Es gibt eine Mythologie der Pflanze und es gibt eine Mythologie der Jäger. Die Zauberpriester der Jäger waren, jenseits aller Religionen, Schamanen. In der Einsamkeit suchten sie ihre Visionen, sie standen in direkter Verbindung mit den Toten, den Göttern, dem großen Geist. Immer erwarben sie ihre übernatürlichen Kräfte durch eine persönliche Krise, wurden krank an Leib und Seele, ehe sie in die zweite Wirklichkeit eintreten konnten, die Welt der Geister. Schamanen waren niemals organisiert und es gab keine Regeln. Alles geschah in wunderbarer Freiheit. Als Menschen Pflanzer wurden, Ackerbauer, Viehzüchter, änderte sich alles. An die Stelle der Schamanen traten die Priester als eingeweihte, zeremoniell eingesetzte Mitglieder einer anerkannten religiösen Organisation. Als Träger eines Amtes hatten sie einen bestimmten Rang, eine bestimmte Aufgabe und sie erfüllten ihre Pflichten in einer starren Hierarchie. Für den Einzelnen gab es keinen Spielraum und Individualismus unterdrückten sie in jeder Form. Persönliche Spontaneität wurde nicht geduldet. Die bündisch organisierte Priesterordnung war straff. Es gab strenge Verhaltensregeln und Gefühlsordnungen. Unsere Kirchen sind noch immer ein Beispiel dafür. Die keltischen Druiden waren Schamanen und waren es nicht. Sie trommelten nicht, sie rasselten nicht, sie machten keinen Lärm. Sie wurden, wenn sie in andere Welten reisten, ganz still. Sie waren Zauberpriester. Durch einen Prozess persönlicher Initiation erlangten sie in einer Folge von Trancezuständen Zugang zum Jenseits und konnten fortan beide Welten verbinden. Die Trance, transire heißt ja hinübergehen, ist ein Zustand der zweiten Wirklichkeit, in dem Vergangenheit und Gegenwart, psychische und physische Realitäten verschmelzen. Trance ist die Brücke zwischen den tierischen und göttlichen Aspekten des Menschen. Die engen Grenzen des Bewusstseins fallen. Bin schon in vielen Aspekten erschienen, ehe ich gültige Gestalt mir errang. Bin eine vergoldete Lanze gewesen, heut noch erinnere ich mich daran. Ein Regentropfen im Wind, der fernste der Sterne, das Licht einer Lampe, ein Adler, der Schmaus eines Festes, ein Schwert, ein Schild in der Schlacht, die Saite einer Harfe 9 Jahre lang und eine gewaltige Brücke. Die Druiden sprechen die Sprache der Götter, sagten die Griechen von ihnen. Sie sind die gerechtesten aller Menschen. Und sie erhoben sie in den Rang von Philosophen. Die Ausbildung dieser keltischen Priestergelehrten dauerte jahrzehntelang. Sie waren Astronomen, Astrologen, Geodäten, Chemiker, Biologen, Strahlenforscher. Sie erstellten Kalender und konnten, was wir leider verlernt haben, mit den kosmischen und terrestrischen Energien umgehen. Sie waren geschult in Philosophie, Religion, Mathematik, Technik, Bodenkultur, Rechtswissenschaft, Geometrie, Landvermessung, Pharmakologie und Medizin. Sie kannten schon die homöopathische Medizin und wussten Wurzeln, Blätter und Blüten richtig zu mischen, damit die Spurenelemente zur Heilung führten. Und sie wussten, welche Jahreszeit, Mondphase, Stunde des Tages oder der Nacht für die Gabe der Medizin die richtige war. Sie waren Richter, Politiker, Propheten. Gleich den ägyptischen Hierophanten, persischen Magiern, chaldäischen Kabbalisten gehörten sie der höchsten Priesterklasse an. Sie hüteten die mythischen Machtworte und beherrschten die Kräfte der Natur. Allgemein herrschte in der Antike die Meinung, sie stünden auf gleicher Stufe mit den indischen Brahmanen und Pythagoreern. Pythagoras nannte sie die wissenschaftlich gebildetsten Menschen seiner Zeit. Seinen Reinkarnationsgedanken, die Lehre von der durchgehenden Beseelung der Welt, hatte er von ihnen übernommen. Die Philosophie, sagt Aristoteles, geht auf die Druiden zurück. und Diodorus von Sizilien bezeichnete sie in seiner Weltgeschichte als erfahren in göttlichen Dingen und gleichsam die Sprache der Überirdischen sprechend. Was war nun ihre Philosophie? Einer der wenigen Lehrsätze, die uns überliefert wurden, ist jener von der Unsterblichkeit der Seele. Sie lehrten auch die Unvergänglichkeit des Universums. Alles Lebendige ist, wussten sie, vom Geist Gottes durchflutet und darum selbst göttlich. Gott, Mensch, Tier, Pflanze, sie sind einander ebenbürtig. Die Natur, sagt der große, von der Inquisition verbrannte Giordano Bruno, ist Gott in den Dingen. Und nur der Form, nicht der Substanz nach, sind sie verschieden. Oder, wie sein Zeitgenosse Paracelsus lehrt, die Welt ist in Raum und Zeit eins. Giordano Bruno, Paracelsus, zwei späte Kelten. Aber wann in der Zeit und wo im Raum sie auftauchen, ist nur für uns Unweise gewordenen wichtig. Wir erkennen Identitäten nach streng räumlichen und zeitlichen Kriterien an. Eine ziemlich dumme Gewohnheit. Jede Identität, egal ob die eines Menschen, eines Stammes, einer Kultur, ist in Raum und Zeit zerstreut. Verschmiert, würden die Quantenphysiker sagen. Was uns getrennt erscheint, ist in Wirklichkeit Teil eines ungeteilten Ganzen. Die neue Physik entdeckt, was die alten Kelten längst wussten. Die Welt werde, sagten sie, durch Wasser oder Feuer untergehen. Eine Prophezeiung, die demnächst eintreffen wird. Aber was bedeutet das schon, wenn Mensch und Welt unsterblich sind? In dieser räumlichen und zeitlichen Unendlichkeit ist der Tod, so die Kelten, nur eine Pause. Ihre Bestattungen waren prachtvoll und fröhlich. Zusammen mit den Toten verbrannten und begruben sie alles, was diese liebten und zum Leben brauchten, auch Tiere. Sie feierten die Pause mit Tanz, Gesang und phallischen Ritualen. Wie trist und erbärmlich sind dagegen unsere von Schuld und Angst entstellten Begräbnisse. Überhaupt war den Kelten unsere christliche Dualität fremd. Licht, Finsternis, Gut, Böse, Körper, Seele, sie hätten gar nicht verstanden, was wir damit meinen. Die spirituellen, physischen und imaginären Sphären verschmolzen miteinander. Geburt, Leben und Tod sind identisch. Ebenso Tag und Nacht, Mann und Frau. Sie liebten die Darstellung des Androgynen, der Zweigesichtigkeit. Sind nicht auch Sonne und Mond eins auf der höheren Stufe des Seins und sie gleichzeitig im Fenster zu erblicken, die Gnade beginnender Erleuchtung? Die keltischen Mysterien nahmen Gestalt an in den fließenden Zwischenstadien des Seins. Im Zwielicht, der Dämmerung, dem Tau. Sie heilten mit der heiligen Mistel, die weder Pflanze ist noch Baum. Von weiß gekleideten Druiden wurde sie feierlich mit der goldenen Sichel geschnitten. Auf der Stufe des Barden ist der Held weder tot noch wach. Ein einstiger und künftiger König, wie der am Fuß des Berges schlafende Artus. War er historisch? War er mythisch? Ein König, dessen Ratgeber der Zauberer Merlin war? Oder ein keltischer Sonnengott, wie der heilige Michael, ein Herr des Lichts, der die Drachenmächte der Finsternis besiegt? Seelenwege, Jenseitsgeleiter, Herr über Wind und Regen. Oder war er gar beides? Wir kennen den historischen und den mythischen Menschen. Arthur ist, vermute ich, jenseits dieser und vielleicht aller anderen Gegensätze. Und das ist sein noch immer lebendiger Zauber. Ein kosmischer König, eine leuchtende Gestalt aus unserer inneren Welt. Ein unheimliches Abenteuer führte ihn und einige seiner Ritter in die Anderswelt. Sie suchten den magischen Kessel, der sich in der Obhut von 9 Jungfrauen befand. Der keltische Kessel hat 2 Eigenschaften. Er verschafft, wie das Füllhorn, Überfluss. Und er ruft Tote ins Leben zurück. Er ist ein Kessel der Auferstehung. Man entzündet Feuer unter ihm und füllt ihn mit Leichen. Am nächsten Morgen sind die Leichen wieder lebendig, schön und tapfer wie je zuvor. Nur sprechen können sie jetzt nicht mehr. Ist der Gral der christianisierte Kessel? Es scheint so, denn auch er spendet Überfluss, ein ewiges Festmahl und macht unsterblich, weckt Tote auf und schenkt ihnen ewiges Leben. Aber nicht das Vergangene, sondern ein zukünftiges Leben in einer anderen Dimension. Die Wiederauferstandenen haben keine Sprache, gehören der anderen Welt an. Sie sind Schweigende. Der Himmel ist nicht so, wie man behauptet, sagt Orans begrabenes Haupt. Die Hölle ist nicht so, wie man behauptet. Die Erlösten sind nicht auf ewig glücklich. Die Verdammten sind nicht für immer verloren. Das Ziel der mystischen Gralsuche ist wohl die Abschaffung der Zeit, die Überwindung der Zeit, die Leben und Tod, Lebende und Tote voneinander trennt. Wer den Gral findet, ist gleichzeitig lebendig und tot. Die rechte war die keltische Lichtseite, die linke die Schattenseite, die Seite des Mysteriums. Sie lag gegen Norden, wo die mythische Geografie immer wieder das Paradies vermutet hat. Man soll, so heißt es, immer mit dem Kopf nach Norden schlafen. In den keltischen heiligen Schriften gibt es kein Zwiegespräch zwischen Mensch und Gott, keine himmlische Botschaft an den Menschen, keine an Gott gerichteten Hymnen, kein göttliches Gesetz wird dem Menschen auferlegt. Riten und Opfer sind nicht vorgeschrieben. Was gut oder böse ist, wird nicht durch Beispiele suggeriert. Weltliches Leben gilt nicht als sündig. Askese und Einsiedlertum werden nicht gepriesen. Vollkommenheit wird nicht verlangt, außer im Kampf. Gott ist Bewegung, Schöpfung und jegliches Sein ist Bewegung. Die Kelten kannten ein unpersönliches, unkörperliches Mysterium endlos wiederkehrender Erneuerung. Die Schöpfung ist noch nicht beendet. Sie ist ein ununterbrochener Prozess. Und Materie ist die zeitliche Erscheinung einer absoluten Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit aber ist jenseits des sinnlich Wahrnehmbaren.